Alter Mann. Ja, das kommt vor, ne? Irgendwann. Ja, gut. Herzlich willkommen zum Sein und Zeit Podcast. Nummer 5. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte fast überlegen müssen, die wievielte Folge wir jetzt schreiben. Aber es ist tatsächlich die 5. Folge schon. Und wir wollen fortschreiten mit unserer Lektüre. Wir sind bei Paragraph 4. Bei Paragraph 4, ja, wir sind ja immer ein hinterher. Genau, ein bisschen versetzt. Und der Paragraph 4 heißt der ontische Vorrang der Seinsfrage. Ja. Nachdem wir den ontologischen Vorrang der Seinsfrage beim letzten Mal geklärt haben sollten. Hätten haben müssen. ja, müssen wir uns heute um den ontischen Vorrang kümmern. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich nochmal zu der technischen Situation. Ja, es ist ein Graus leider. Also ich muss jetzt hier wieder ein Steinzeitgerät wieder in Betrieb nehmen, damit wir das einigermaßen aufnehmen können, parallel und gleichzeitig. Aber wahrscheinlich wird das so dann der Modus operandi werden, wie wir hier aufnehmen. Das ist eigentlich vollkommen uninteressant wahrscheinlich für die Hörer, aber ich wollte es nur noch mal... Das ist sozusagen die Erklärung im Nachhinein, warum ab und zu mal einer leiser ist als der andere? Also wir laufen hier nicht wild im Raum rum und lassen euch im Stich, sondern genau, das ist einfach nur die Technik, die das richtig macht. Und irgendwie. Ich muss das dann in meinem Nachhinein alles rausschneiden, weil der Ton dann so verzerrt ist. Ja, also der Philipp, der macht sich da wirklich viel Mühe mit. Ja, aber ich glaube, jetzt kann man sich das so ein bisschen erleichtern, wenn wir das auf diesem Wege machen. Gut, so viel dazu. Also, wollen wir eigentlich, ist Quatsch, ne? Aber wir haben ganz am Anfang haben wir uns immer vorgestellt. Wollen wir das eigentlich weiterhin? Ich meine, wenn wir jetzt bei Folge 26 sind und die Leute kennen uns gar nicht. Gar nicht mehr. Dann wissen wir gar nicht mehr. Das sind diese zwei wirren Charaktere, die da was erzählen. Eigentlich sollte man das mit in die Routine einbauen, ne? Ich frage dich gerade, ob wir irgendwie so eine Routine haben wollen. Wollen wir so eine... Schönen guten Tag, hier sind Sie wieder beim Sein und Cut. Ja, so Radio, ich meine, wir sind ja keine Radiotypen. Nee. Und jetzt, wo wir das schon... offensichtlich besprochen haben, käme es mir jetzt auch ein bisschen komisch vor, noch mal zu sagen, wer ich bin. Ist gut. Nee, ich wollte es auch nur anmerken. Nee, aber wahrscheinlich hast du recht. Also das ich habe gerade nachgedacht, weil wir jetzt gerade den Hörer schon so angesprochen haben. Ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge schon gar nicht mehr. Nee, genau, haben wir auch nicht. Ne? Ja. Hast du recht, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Ja. Vielleicht muss ich mir doch mal wieder einen Zettel zurechtlegen, wo dann draufsteht, Begrüßung, Namen nennen und so weiter und so fort. Ja. Aber das käme mir dann schon wieder irgendwie ein bisschen wie zu viel Arbeit vor. Ja, geht mir auch so. Ich will auch nur ablenken vom Kapitel, das wir heute haben. Ja, weil das ist nämlich ein ganz schöner Brocken. Das ist kein einfaches Zeug, was wir hier jetzt bekommen. Ja. Denn, also jedenfalls so habe ich es gelesen, er legt los. Zumindest merkt man hier schon ganz deutlich, dass er in die Form kommt, in der wir ihn dann im Rest des Buches erleben werden. Ja. Also es wird deutlich, ich will nicht sagen komplizierter mit den Begriffen, aber es wird schon, man muss schon ein oder zweimal drüber nachdenken, über das, was er uns da zu sagen hat. Ja, das denke ich auch. Ja. Also nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, wir steigen mal ein. Also wie gesagt, ich werde aber auch gleich dazu sagen, dass jetzt auch die Fragezeichen, also ich denke auch, dass wir jetzt immer mehr Fragezeichen haben. Ja, oder ja. Ich weiß nicht, ob es immer so weitergeht, aber auf jeden Fall zeigt sich jetzt in diesem Kapitel auch, in diesen Paragraphen zeigen sich auch immer mehr Fragezeichen. Oder weil er natürlich auch viele Sachen setzt, aber das sehen wir ja jetzt dann. Ja, richtig. Ne? Gut, ich steige dann mal ein mit dem ersten Satz. Dort sagt er im Grunde genommen, dass ein Zusammenhang wahrer Sätze, dass man das Wissenschaft nennen könne, es aber seiner Meinung nach nicht das trifft, was Wissenschaft ist und was sie leistet. Ja. Ja, Zusammenhang wahrer Sätze, das erinnerte mich irgendwie direkt an Logik wieder mal. Ja, genau. Also, wenn man nun sagt, die Wissenschaft als Ganzes besteht nur aus wahren Sätzen. Das, damit lässt man aber ja im Grunde genommen außer Acht, wie man zu diesen Sätzen gelangt. Ja. Und ja, ich denke eigentlich, das trifft es schon fast, warum diese Definition alleine nicht reichen kann. Ne? Obwohl sie natürlich in ihrer Einfachheit ziemlich charmant ist, ne? Weil, ich meine, da könnte man sich fast eigentlich drauf einigen, oder? Wie siehst du da? Ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Schweigen, schweigen, schweigen. Ja, ich formuliere gerade im Kopf. Ja, gut. Was natürlich dieser Satz eigentlich macht. Also irgendwie ist dieser Satz uns vertraut und er klingt irgendwie seltsam modern. Ja. Ne? Ungefähr so würde jetzt zum Beispiel auch ein analytischer Philosoph reden können. Ja, das ist auch so meine... Ne? Also das ist ja so der Geschmack, den das hat. Mhm. Und was ja eigentlich nicht gesagt wird, aber was ja eigentlich der Punkt ist, ist Wahrheit. Indem man von wahre... Wir sind ja dann schon auf die wahren Sätze. Ja. Wahre Sätze und... Aber da kann man aber schon sagen, irgendwie, wieso von Wahrheit reden, wenn man einfach wahr als Eigenschaft als der Sätze nehmen kann. Ne? Ist Wahrheit eigentlich selbst nicht so ganz interessant, sondern nur, dass die Wahrheit, also nicht die Wahrheit, sondern das Wahre mit dem Sätzen. Ja, aber damit hat man natürlich das Problem ja irgendwie auch geschickt ausgeschlossen. Um jetzt ein bisschen spitzinnig zu werden, ist ja das eigentlich der ganze Clou an der analytischen Philosophie, richtig, oder? Richtig. Und deswegen genau, man hat sozusagen das eigentliche Problem, ist man geschickt aus dem Weg gegangen. Ja, also gut, das ist jetzt Also das Wahr ist dann halt nur ein Attribut, das man irgendwelchen Sätzen zuordnen kann. Das ist schön, aber damit ist ja die Frage nicht geklärt. Ja, gut, also jetzt an diejenigen, die große Fans der analytischen Philosophie sind, tut mir leid jetzt wegen dem Scherz. Na, was heißt Scherz? Es ist ja durchaus ein Sachverhalt, den man beobachten kann. Na, was heißt Sachverhalt? Also ich kenne sie leider auch viel zu schlecht. Das ist immer bei philosophischen Strömungen, ja. Man hat so eine Ahnung, was darin vorkommt und... So eine grobe Meinung auch dazu. Ich glaube, da kann man sich nie so richtig erwehren, dass man irgendwann, wenn man einigermaßen genug weiß über diese Strömungen, dass man eine gewisse Meinung zu diesen Strömungen hat. Und aber in Wirklichkeit, muss man ja zugeben, weiß man eigentlich gar nicht so genau, worauf es ankommt, sondern bleibt meistens bei dieser Meinung. Das hört sich jetzt ziemlich unphilosophisch an, aber die meiste Zeit unphilosophisch. Ja, aber das ja auch mit ich bin mir da eben immer nicht sicher. Also worum geht es denn? Geht es denn um so ein Expertentum und also weißt du, auch dieses Ganze mit den Richtungen und so, das ist natürlich alles richtig, aber am Ende geht es doch um die Sache. Ja, aber das mit dem Experten, das finde ich schon mal ziemlich interessant, dass du das sagst. Und wenn wir jetzt, ich kann mich jetzt an unsere Definition von Philosophie schon gar nicht mehr so richtig zurückerinnern, was wir da gesagt haben. Ja. Aber Expertentum war, glaube ich, nicht dabei. Aber das ist halt auch so ein Eindruck, den ich bei der analytischen Richtung irgendwie habe. Aber wir driften schon wieder ab. Lass uns da ruhig bleiben. Also ich kann es, glaube ich, nochmal wiederholen, was mein Philosophieverständnis war. Und das ist eben das Selbstdenken. Mm. Und das hat natürlich, das kollidiert natürlich mit Expertentum. Mm, Was ich auch gesagt habe und wozu ich auch stehe, ist, dass man nicht jeweils den Schuh selber erfinden kann. Mm. Was aber kein Fehler wäre. Nur wir haben ja schon ganz viel da und darum können wir auf das, was da ist, zurückgreifen. Mhm. Und wo wir schon mal gerade bei einem Exkurs sind, was vielleicht auch noch interessant ist und worüber wir auch noch... es gibt so viele Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ja, aber, natürlich, klar. Und das ist gerade das ja auch in der Zeit, in der Heidegger schreibt, ganz, wie soll ich mal sagen, so eine Art... Hippie-Bewegung ja auch entstanden ist. Und was ich damit meine, ist Lebensphilosophie. Ah, okay. Ja? Was meinst du? So ein Schlagwort rauszuhauen. Mhm. Also ich meinte jetzt nicht den guten, wie hieß er noch, August Engelhardt, aber auch. ja. Das ist ja nun wirklich eine sehr esoterische... Ja. Nein, das ist natürlich sehr esoterisch, aber... Ich dachte, wie heißt er denn nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ingarden? War das nicht Ingarden? Ja, genau. Roman Ingarden. Kenne ich leider auch viel zu schlecht. Ich kenne das aber auch alles nicht gut, aber ich weiß nur, dass es damit, und das hat mit dem zu tun, worauf wir gleich kommen. Woraus das ja auch irgendwo entspringt und warum jetzt sozusagen dieser enge Begriff von Wissenschaft nicht genug ist, sondern weil dann nach einer Wahrheit des Lebens, nach einer Lebenswahrheit auch gesucht wird. Also Wissenschaft soll dann im Grunde genommen mehr sein als nur eine Ansammlung von wahren Sätzen. Ja. Sondern soll wirklich das Leben, soll ein das Leben bestimmen. Mhm. Und das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja, da sind wir ja tatsächlich jetzt wieder beim Text gelandet. Ja, so gelandet. Haben wir einen großen Bogen gemacht, aber... Weil das auch in Heideggers Sinn liegt, ne? Also er sagt eben, wo steht es denn hier? Wissenschaften haben als Verhaltungen des Menschen die Seinsart dieses Seienden, in Klammern Mensch. Das sagt ja, dass Wissenschaften, dass man so ein bisschen vergisst, wenn man sagt, die Wissenschaft... besteht auch nur aus wahren Sätzen, fällt der Mensch ja auch so ein bisschen raus, ne? Also, weil dann eben die ganzen Ansätze, die der Mensch sich zu der Wissenschaft, wie er sich zu der Wissenschaft hinbewegt, das ist, fällt da so ein bisschen hinten über. Richtig. Ne? Und er sagt, also, das ist jetzt wieder so substantivierend geschrieben, ne? Ja. Also mit Substantiv, also Verhaltungen des Menschen. Also es ist ein menschliches Verhalten. Mhm. Ne? Der Mensch verhält sich und dazu gehört eben eine wissenschaftliche Haltung auch. Genau, unter anderem. Genau. Wissenschaft ist auch ein Verhalten des Menschen. Ja. Und der Mensch als ein Seiendes, zu dessen Seinsart gehört Wissenschaft dazu. Und deshalb hat die Wissenschaft auch die Seinsart eben dieses einen Seienden, nämlich des Menschen. Ja. Das habe ich genauso kompliziert gesagt wie er, aber das ist das, was er meint, ja. Ne? Und das fasst er ja nur mal. Und jetzt sagt das nochmal wieder, das hat er nur schon sehr oft gesagt, dass er das terminologisch eben als Dasein fasst, dieses Seiende, das der Mensch ist. Aber ja? Nochmal zu der Menschfrage. Ja. Es ist ja, wir hatten ja auch schon diesen Anthropologie-Vorwurf mal formuliert und hier könnte man fast auch wieder da ansetzen, ne? Im Satz davor Menschen, Klammern, geschrieben und dann geht er aber zu seinem terminologisch gefassten Dasein über, ne? Ich wollte es nur nochmal anmerken, wir müssen das jetzt nicht nochmal ausdiskutieren, aber hier könnte man wieder auf die Idee kommen, dass vielleicht doch eine Anthropologie ist, was Heidegger da vorstellt. Ja, dazu will ich zwei Sachen sagen. Mhm. Einmal schreibt er, glaube ich, da Mensch in Klammern hin. Und das ist ja, und darum auch in Klammern. Und ich glaube, dass darum dieses Thema, also immer wenn er versucht, streng zu argumentieren, ne, so, also wirklich streng zu argumentieren, oder wenn es den Anschein macht, dass er streng argumentiert, dann ist das tatsächlich gar nicht so. Ich glaube nämlich, dass Dasein weder ein Terminus ist, noch dass der Mensch in diesem anthropologischen Sinn gemeint ist. Also in so einem klassisch-metaphysisch-anthropologischen Sinn. Das ist nicht gemeint. Die zweite Hälfte von dem, was ich sagen möchte, ist, wie wäre es denn, wenn wir jetzt den anthropologischen Charakter einmal positiv nehmen? Also nicht als einen Fehler, wenn man sagt so, er macht ja eine Anthropologie und darum kann das gar nicht sein, sondern wenn wir das positiv nehmen und sagen, wie könnte es denn anders sein? Da ist ja der Mensch, ist der das macht. Also, weißt du ungefähr, was ich meine? Also, wie kann jemand als Mensch über etwas reden, ohne, also über eine Sache reden, ohne gleichzeitig immer mit zu beachten, dass er ja als Mensch über diese Sache ist. Also dass es sozusagen menschlich ist, über diese Sache zu reden. Ne? Ja, also es ist ja. Das ist sozusagen der Objektivismus. Der Objektivismus ist ja genau hier das Problem. Wo soll die Objektivität herkommen? Wo ist der Garant für die Objektivität? Und wenn er nicht da ist, und wenn wir eben nicht einen Fehler machen wollen, müssen wir sozusagen mit ins Boot nehmen, dass wir als Mensch sprechen. Ja, also diese, glaube, diese anthropologische Komponente müssen wir mit reinnehmen, um überhaupt nicht in eine Falle zu gehen. So, das ist, also, so was gesagt. Du gerade sagst, ist, glaube ich, auch tatsächlich der Punkt. Nee, also ich glaube, ich habe da auch nichts weiter mehr zu kommentieren. Ja. Ne? Ich wollte es nur noch mal angesprochen wissen, weil es da eben ja so eng nebeneinander steht und mir das aufgefallen ist. Aber ich denke schon, dass ich meine, es wird ja jetzt auch tatsächlich im Nachfolgenden klar, wie ja, wie sehr er auf seine Perspektive auch als Mensch, der Wissenschaften haben will, wie er darauf eingehen wird. Vielleicht sollten wir da dann einfach wieder im Text weitermachen. Machen wir mal. Danke dir für diese Ausführung wieder mal. Nein, ich danke dir wirklich, weil ich es jetzt tatsächlich auch ein bisschen besser verstanden habe. Okay. Ja. Wissenschaftliche Forschung ist nicht die einzige und nicht die nächste mögliche Seinsart dieses Seienden. Das haben wir ja eben schon besprochen. Es eine unter vielen. Das Dasein selbst ist überdies vor anderem Seienden ausgezeichnet. Das haben wir ja auch schon erfahren dürfen. Das haben wir auch schon gesehen. Gut. Und die will er erstmal sichtbar machen. Das ist jetzt die Aufgabe dieses Kapitels. Genau. Ja, fahr du doch mal fort. Jetzt geht's nämlich ans Eingemachte. Ja. Also in dem nächsten Absatz wird eigentlich erstmal, also ich lese erstmal den ersten Satz vor. Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet. Das ist, und das ist jetzt der Punkt, dass es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Also, die Auszeichnung des Daseins besteht darin, dass es ihm um sein Sein geht. Das Um hier kursiv gedruckt? Genau. Ja, wie liest man dieses Um jetzt? Das, finde ich, ist tatsächlich der interessanteste Punkt hier. Ein Seiendes, in dem es jetzt komme ich auch schon wieder durcheinander. Ein Sein, in dem es dem es um sein Sein geht. Ja. Ein Seiendes, dem es um sein Sein geht. Also Soll ich jetzt was vorwegnehmen? Also ich glaube halt, ja, also ich würde auch ja schon überlegen, weil man da im was weiteren Verlauf, weil, genau. Dann ja, vielleicht sollte man, wenn es jemanden um etwas geht, dann ist er darin investiert. Ja, genau. Also investiert ist jetzt, hat es ja so ein bisschen eine monetäre Metapher jetzt, aber trotzdem ist man ja, wenn man jemand ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass man jemand ist, sozusagen. Ja. Da kommt man gar nicht drum herum. Gut, da kommt noch eine schöne Stelle, die ich sehr interessant finde, dann später, ein paar Absätze weiter, auf die ich jetzt vielleicht doch noch nicht eingehe. Ja. Aber vielleicht mal so ganz ominös mit diesen schlechten Metaphern. Ja. Kann man da vielleicht so ein bisschen hinkommen, was er meint. Ne? Also da ist ein Interesse da. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Ja, naja. Ich meine, das erinnert ein bisschen Interesse sehr an... Interesse heißt im Grunde genommen... erinnert ein bisschen an den Titel, der auch aus einer anderen Richtung kommt, Erkenntnis und Interesse. Von Habermas? Genau. Weil, es erinnert natürlich daran, aber es kommt hier natürlich... Ich meine, das ist natürlich das... Der Punkt hier an der ganzen Sache, an diesem ganzen Kapitel, weil und auch an dem, was ich vorhin gesagt habe. Also jetzt nochmal wieder zurück auf die Wissenschaft. Wissenschaft wird betrieben, Wissenschaft existiert nicht einfach und Wissenschaft hat nicht, also sondern sie wird betrieben von jemandem. Und diesem jemandem geht es um sein Sein. Also geht es auch, ist sozusagen auch das Wesen der Wissenschaft, dass es um das Sein dieses jemanden geht, der sie betreibt. Und dann bist du sehr nah bei Erkenntnis und Interesse. Also dann bist du dann ist Interesse genau das richtige Wort. Das bedeutet, dass es sozusagen eine von jedem Interesse freien Erkenntnisdrang, ne? Also der freie, einfach sozusagen gewissermaßen spielerische Erkenntnisdrang, der dann zu einer unabhängigen, objektiven Wahrheit führt, dass es den eben nicht gibt, weil sozusagen das Dasein, das da involviert ist, der Mensch, der da involviert ist, wendet das auch wieder zurück auf sich selbst sozusagen. Und das macht das Interesse mit aus. Kann man das irgendwie so verstehen? Also, dass da auch wieder so ein zirkulärer Charakter mit drin ist, ne? Also dieses Interesse, das an der Erforschung eines Sachgebietes oder eines Gegenstandes liegt, das ist auch ein, wendet sich auch wieder zurück auf denjenigen, der das erforscht, sozusagen. Genau, also es ist so jede Form von Erkenntnis ist Selbsterkenntnis. Das sind jetzt alles so. Ja, das ist alles ein bisschen flach, aber schön auf eine. Ja, ich versuche es halt irgendwie. Nein, ich glaube halt, wenn wir jetzt irgendwie von Verstehen reden. Also was meinen wir, wenn wir jetzt versuchen, das zu verstehen? Ne? Ja. Das sind natürlich jetzt Plattitüden irgendwie auf eine Weise. Aber nur indem ich das jetzt so übersetze in irgend so eine. Na, also der, ich glaube auch, die Plattitüde ist hier sehr, sehr, sehr am Platz. Ne? Ja. Also gerade wenn wir jetzt gleich weitergehen und eben ja nochmal auf das Ontische. Ja, was denn das genau. ist und wie das Verhältnis des Daseins zu sich selbst eben ontisch strukturiert ist. Ja. Weil, ja, es ist aber auch ontologisch, wie wir gleich erfahren werden. Genau. Ne? Also da wird es noch ein bisschen komplizierter, schön. Aber vielleicht sollen wir da schon so ein bisschen den Finger drauf legen. Kommt das nicht eigentlich sogar fast als nächstes? Ja, also mit, der Absatz hört mit dem Satz auf, die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, dass es ontologisch ist. Ja. Das hört sich erstmal irgendwie, da müssen wir eigentlich zweimal drüber nachdenken, was es meint, ist aber glaube ich gar nicht so. Nee, es ist gar nicht so schwer. Ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Weil tatsächlich dann redet er von einem Dasein, das wissenschaftlich, also ontologisch, also wissenschaftlich an Sein interessiert ist und damit auch an seinem Sein interessiert ist. Ja. Und deswegen ist es ontologisch. Ja. Allerdings, auf das Ontische sind wir jetzt auch noch gar nicht so richtig zu sprechen bekommen. Aber das ist so, was ich vorhin sagte, dass jeder, der ist, der ist auch immer irgendwie und muss sich zu seinem so oder so Sein verhalten. Jeder Mensch, also jeder jedes Mensch. Dasein. Ja. Und ob er jetzt darüber nachdenkt, wer er ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir sind ja sozusagen, dadurch, dass unser Leben einen Verlauf hat und sozusagen unser Bewusstseinsstrom immer weiter fließt und wir aber gefühlt jedenfalls die gleichen bleiben mit unseren Wahrnehmungen und unseren Umständen, die drumherum sind, sind wir quasi gezwungen, in irgendeinem Seinsverhältnis zu stehen, weil, man nicht einfach, ich meine, sonst könnte man einfach aufhören zu existieren, in Anführungsstrichen, und würde tot umfallen, ist jetzt zwar Quatsch, was ich jetzt erzähle, aber also so eine Dimension habe ich da fast mitgedacht, ne? Also man kann nie nicht sein, wenn man... Ich hab das so... Hoppla. Ja, mein Buch ist runtergefallen, aber macht nichts. Kann man passieren. Nein, ich habe das, also nochmal ganz einfach, machen wir es nochmal ganz einfach. Was heißt nochmal ontisch? Ontisch heißt nochmal seinsmäßig. Und ontologisch, was heißt nochmal ontologisch? Ontologisch ist sozusagen die Frage nach dem, Frage nach dem Sinn von, eigentlich, was ontologisch bei ihm eigentlich ja bedeutet, ist eben auf die Ontologie bezogen, bezüglich der Ontologie, die dann die Frage und nach dem explizit Sinn von, macht, nach dem Sinn von Sein. Wenn man dann sagt sozusagen, jetzt muss ich gerade kurz die Seite suchen, sagen wir mal schnell die Seite. Welche die hast Seite du 12. 12, genau. Dann ist nämlich, Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Und dann, die ontische Auszeichnung des Daseins liegt daran, dass es ontologisch ist. Also die seinsmäßige, der jetzt wieder ganz einfach gesagt, der Mensch ist dadurch ausgezeichnet in seinem Sein, dass sozusagen dieses Sein fraglich ist. Das ist mal ganz platt ausgedrückt, aber so kann man es verstehen. Ja, ich bin gerade tatsächlich noch am Überlegen, ob die ontische Verfassung des Daseins nicht die ontologische ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist ja das Gemeinte. Das ist ja das gemeint. Warum er hier ontisch sagt und was er vermeidet ist, das ist so ähnlich, wie wir das vorhin bei der Wissenschaft hatten, was er vermeidet ist, dass er vom Wesen des Menschen redet. Mm, mm. Darum dieses mit ontisch und ontologisch. Ja. Klassischerweise würde man sagen, das Wesen des Menschen ist, dass er, ne, was weiß ich. Und das, und das vermeidet er ja das, aus Gründen, weil eben das ja eine ganz andere Philosophie wieder involviert. Ja, das würde auch in ganz andere Richtungen führen. Ja, das Interessante ist, dass er einerseits, also da, und das meine ich halt mit dieser Unschärfe in der Sprache. Er schreibt ja dann doch immer wieder mal was von Wesensbestimmung und das Wesen von so und so. Ja. Er schreibt manchmal so, aber das ist ja alles nur, das ist sozusagen nur, also jetzt in meiner sehr privaten Meinung, nur eine Saloppheit oder eine Not der Formulierung. Das ist nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass eher eine Not der Formulierung ist, um die Leute, die ja quasi sein Vokabular noch nicht kennen, abzuholen und in sein Vokabular zu führen. Auch so also so würde ich das interpretieren, dass er das hier und da noch so, also die alten terminologischen Bestimmungen benutzt. Dass er noch so Anklänge dran sind, ne? Genau. Ja, aber es ist... die ontische Auszeichnung. Also ontische Auszeichnung heißt genau das. Und die ontische Auszeichnung ist eben nämlich, dass er ontologisch ist. Ja. Also, es ist nicht ganz einfach, weil wir ja im letzten Kapitel immer noch ontisch eher als das Seiende, ne? Also es hat immer noch diesen Sinn, ne? Aber es ist jetzt hier, es ist schon ein bisschen verwobener, sag ich jetzt mal. Auch in seiner Argumentation ein bisschen stärker verwoben. Ja. Ne? Also, dass es ein Sein, das gibt, das vorrangig ontologisch ist. Genau. Und nur diesen Vorrang, nur das Dasein diesen Vorrang genießt, sozusagen. Habe ich es jetzt richtig? Ja. Überlegen. Ja. Gut. Aber was heißt das? Also, um das nochmal auf den Punkt zu gehen. Und ich glaube halt, dass die, ist sicher alles richtig formuliert, aber wenn man das jetzt irgendwie zum Klingen bringen will, also wenn man es wirklich verstehen will, dann bedeutet es, dass es das Wesen des Menschen ist, das ist die Frage nach dem Sinn von Sein. Mhm. Und zwar seines Seins. Und das auch, wenn er jetzt, also wenn dieserjenige Mensch sich keine ontologischen Fragen stellt. Also diese Wendung habe ich irgendwie als wichtig empfunden. Ne? Also es müssen nicht alle Leute Ontologen sein, in dem Sinne, dass sie sich die ganze Zeit die Frage nach dem Sinn von Sein stellen, sondern sie sind aber doch irgendwie ontologisch. Weil sie sich selbst verstehen immer und sich selbst immer verstehen müssen. Aber ich glaube, ich wiederhole mich da. Das hatte ich vorhin schon irgendwie ziemlich gewunden versucht auszudrücken. Also ich glaube, das ist natürlich keine, wenn man so will, soziologische Aussage oder so. Mhm. Also es geht nicht sozusagen darum, denken jetzt wirklich alle Menschen so? Oder, also verstehst du, was ich meine? Also das ist nicht der Punkt. Sondern was wir hier haben, ist ja wieder so eine Descartes, der in seinem Zimmer sitzt und den methodischen Zweifel hat und fragt, wie ist es alles? Ja. So, ne? Gut. So, da schreibt er hier nämlich ja, er schreibt es ja auch. Ontologisch sein besagt hier noch nicht Ontologie ausbilden. Genau. Ne? Und jetzt kommt noch etwas, das ist vielleicht wieder ein kleiner Exkurs, was ich bringe. Wenn wir daher den, ich zitiere es nochmal weiter, wenn wir den Titel Ontologie für das explizite theoretische Fragen nach dem Sein des Seienden vorbehalten, dann ist das gemeinte ontologisch Sein des Daseins als vorontologisches zu bedeuten. Mhm. Klingt jetzt erstmal wieder sehr kompliziert. Okay, ich will erstmal Halt machen bei dem Wort Titel. Aha. Titel. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Und das taucht bei Heidegger immer wieder auf, dass er das, was wir als Termini bezeichnen oder als Begriffe, nimmt als einen Titel. Und damit umgeht er nämlich wieder den Begriff. So wie er das Reden vom Wesen des Menschen umgeht, will er hier umgehen, das Wort Ontologie als Begriff zu nehmen. Ja. Und darum sagt er Titel. Ja? Und das ist unscharf wieder. Aber es soll eben das soll eben davor hüten, dass man wieder in eine bestimmte Form von Philosophie, nämlich dieses Begriffsdenken hineinkommt. Ja. Genau. So, weiter geht's. Sehr interessant. Ja, das Vorontologische, das ist im Grunde genommen das, was ich eben versucht habe auszudrücken. Ja. Dass, wie gesagt, Ontologie ist halt, wie schreibt das so schön hier, Ontologie ausbilden, was dann so viel heißt wie Ontologie betreiben als eine Art von Wissenschaft. Und wenn man vorontologisch ist, ist man zwar ontologisch, so verstehe ich das, aber eben noch nicht in dem Sinne ontologisch, dass man das Sein erforschen möchte. Ja, und was heißt das jetzt wieder? Hm. Also, Ontologie ist also die explizite theoretische Frage nach dem Sein des Seienden. Das ist auch interessant, weil wir das jetzt wieder nehmen könnten und es in den letzten Satz des vorherigen Kapitels einsetzen könnten. Einmal das. Und zum anderen, Ontologie ausbilden heißt doch dann hier auch wieder mit ganz falschen Begriffen, aber nur um das deutlich zu machen. Sowas wie aufklären. Ja. Sich selbst aufklären darüber, wie das Verhältnis ist. Und vorontologisch bedeutet dann eben zwar ontologisch sein, aber eben nicht reflektiert. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ist noch so eine andere Dimension, die da mit reinkommt und die sich später in den Absätzen noch ein bisschen ausprägen wird, ist, dass dieses Ontologie-Ausbilden ja auch so eine Art, wenn ich es jetzt grob sage, ich sage es mal jetzt ganz grob, sowas wie Charakterausbildung. Ja. Also gut, er meint jetzt hier keinen Charakter, sondern sein eigenes Sein auszubilden, ist da auch mit drin in dieser Ontologie ausbilden. Ne? Mhm. Also einen schärferen Blick für das Sein zu bekommen und dadurch sich auch ein Stück selbst näher rücken dadurch, weil es ja das Dasein ist, das über sich selbst aufklärt dabei. Ne? Mhm. Also die Dimension ist da, glaube ich, auch mit drin. Ja. Schon hier an dieser Stelle. Ja. Aber sonst habe ich da nicht weiter große Fragen. Das, ja, aber der nächste Satz ist dann wieder ganz interessant. Das bedeutet aber nicht etwa so viel wie einfach hin ontisch seiend, also seiend, sondern seiend in der Weise eines Verstehens von Sein. Ja. Also das, was wir immer schon die ganze Zeit jetzt hier in allen Paragraphen hatten. Mhm. Ne, dass wir eben auch ohne uns darüber zu verständigen, ein Verständnis haben. Ja. Und dass es jetzt darum geht, zunächst erstmal uns über dieses Verständnis zu verstehen. Also, dass wir uns darüber aufklären, sage ich jetzt mal. Ich sage das mal mit diesen ganz anderen Begriffen. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Willst du mal? Ja, ich lese da auch mal wieder den ersten Satz, weil da gleich ein Begriff auftaucht, den wir eigentlich schon die ganze Zeit vermissen, so ein bisschen, oder ich habe ihn vermisst. Und ich lese mal einfach. Das Sein selbst, zu dem das Dasein sich so oder so verhalten kann und immer irgendwie verhält, nennen wir Existenz. Ja. Ja, Existenz. Den Begriff kennt jeder, aber was bedeutet der überhaupt? Ja. Hoppla, was ist denn da jetzt runtergefallen? Irgendwas, nichts. Hauptsache, wir zeichnen noch weit. Ja, scheinbar zeichnen wir drauf. Schon Schweißausbrüche bekommen in den paar Sekunden. Existenz, was bedeutet das? Das ist ja eigentlich fast die Frage. Genau. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade ein bisschen schwimme, wenn ich mich frage, was er denn mit dem Begriff Existenz worauf er dabei abzielt. Warum? Du meinst, warum er ihn verwendet? Ja, warum bringt er ihn überhaupt ins Spiel, wenn er jetzt schon so viele interessante neue Ausdrücke, in Anführungsstrichen neue Ausdrücke für das Sein hat? Wie kommt die Existenz da noch mit rein? Also, Heidegger macht eine eigene neue Philosophie. Aber er hat ja nur zur Verfügung, ich sag jetzt mal, Worte bewusst, ne? Mhm. Die wir schon verstehen. Und er versucht, neue Sachen zu sagen und neue Zusammenhänge zu sagen, hat dafür aber nur die alten Worte. Nur die alten Worte. Mhm. Und das ist natürlich eine Gefahr und eine Chance zugleich. Die Gefahr besteht darin, dass, wenn man etwas Neues sagen will und man die alten Wörter verwendet, dann bleibt man stecken. Mhm. Und das genau ist sein Thema. Ja. Und es ist gleichzeitig aber auch eine Chance. Weil mit einem ganz kleinen Wort ist schon ganz viel mitgesagt. Mhm. Also ist sozusagen tausende von Seiten Text und Buch und Geschichte mit enthalten. Mhm. Und ich glaube, darum dieser schillernde, ich nenne das jetzt mal so, schillernde Begriff der Existenz. Ja. Was ist denn das Gegenteil von Existenz? Nein, nicht sein? Nee, ich glaube nämlich Potenz. Ah, nee, das würde ich aber bezweifeln. Möglichkeit. Ja, gut, als Möglichkeit schon. Möglichkeit. Und also es gibt das, was ist und das, was sein könnte. Was ja gleichzeitig, ne? So. Und also das ist ja alles die alte Philosophie. Also das Gegenteil von nichts ist etwas. Ja. Ja. Und solche Sachen. Also wer weiß, was ich meine. Und darum die Existenz. Mhm. Und ich will jetzt auch, also alles, wir kommen ja nachher noch auf Thomas von Aquin und so weiter. Mhm. Und wir müssten eigentlich, und darum, da sind wir jetzt. Wir sind so bei Substanz und Akzidenz. Ja. Und so. Und die Substanz ist immer sozusagen das, und deswegen habe ich das vorhin auch eingeflochten, ja, das Wesen von etwas. Und die Akzidenz ist das, gewissermaßen, du hast das ja auch früher schon mal, das, was den ja tatsächlichen Gegebenheiten mehr oder minder zufälligerweise zufällt. Also kontingent. So, und das sind jetzt, und jetzt hast du hier, und das sind alles die alten Begriffe, die hier mit, also Existenz, Potenz, Substanz, Akzidenz, Kontingenz. Mhm. Das sind alles die Dinge, die wir jetzt mit und so. Und jetzt, es gibt etwas, das Heidegger dann späterhin das Faktische nennt. Mhm. Und man könnte auch sagen, das Tatsächliche, die Realität oder irgendwie so. Und irgendwie geht es jetzt um die, und um das zu verstehen, wo wir hier eigentlich uns befinden, müssen wir jetzt wieder, glaube ich, zurückkommen zur Phänomenologie nochmal. Alles das, was wir vorher über die Phänomenologie gesagt haben. Was ja nicht viel war. Nee, was die Phänomenologie, mir ist dabei jetzt halt nur wichtig daran, was die Phänomenologie ja zunächst mal methodisch ausschließen wollte, waren ja alle Fragen nach dem Wesen von etwas. Nein. In einer platonischen sozusagen Weise gedachten Wesen von etwas, das der akzidentiellen Realität der Dinge vorausgeht, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Also die Erscheinung. Ich glaube schon, obwohl weil es natürlich später ja Wesensbestimmungen gibt in der Phänomenologie, ja, also ethische Analysen tatsächlich, aber das kommt eher in der Spätphilosophie. Aber mir geht es jetzt um das Wesen, was ist denn das Wesen der Phänomenologie? Also um den Kernpunkt der Phänomenologie. Und der Kernpunkt ist ja eben, dass er alle Wahrheit im Phänomen sieht. Ja. Und dass die klassische, sozusagen der Platonismus ja immer daran besteht, dass man sozusagen das Phänomen abwertet zugunsten eines Prinzips, zugunsten einer prinzipiellen, substanziellen, ne, ideellen Welt so. Mhm. Und indem man jetzt das Phänomen hebt in seiner ja. Bedeutung und ihm sozusagen alles zuschreibt, hebt man ja gleichzeitig auch sozusagen die Faktizität, also das mhm. tatsächliche Sein. Aber finde ich schön, dass du den Begriff des Faktischen schon mit reingebracht ja. hast, weil man, also so wie ich bei ihm Existenz verstehe, ja. ist Existenz sozusagen sowas wie eine, ja, sowas wie eine Grundlage, auf dem das Faktische auftreten kann. Verstehst ja, du ungefähr, was ja, ich meine? Ja, natürlich. Ne? Also es ist sowas wie, wie das Feld und der Bauer geht dann drauf und das ist jetzt ein blödes ja, Beispiel, ja. ne? Aber ja. Wie drückt man denn das aus? Aber ich glaube, es ist einigermaßen, oder? Kann man das noch besser ausdrücken? Ich bin da immer ein bisschen. Lass uns nochmal, vielleicht gucken wir nochmal im Text. Ja, gucken wir nochmal im Text. Gucken wir nochmal im Text. Also, zunächst jetzt mal ja ganz schlicht, also ohne all diesen, ohne all das, diesen Ballast, den ich da vorher noch hinzugefügt habe, ohne all das macht er hier. Ja, eine ganz schlichte Gleichung, nämlich das Sein selbst nennen wir Existenz. Punkt. Lassen wir es erstmal dabei. Das Sein selbst gleich Existenz. Mhm. Und jetzt kommt's aber. Und weil die Wesensbestimmung dieses Seienden, nämlich des Daseins, nicht durch die Angabe eines sachhaltigen Was, was ist das Wesen dieses Seienden, mhm. vollzogen werden kann, sein Wesen vielmehr darin liegt, dass es je sein Sein als seiniges zu sein hat. ist, was es ist, ne? genau. Ist der Titel Dasein als reiner Seinsausdruck zur Bezeichnung dieses Daseins gewählt, dieses Seienden gewählt. Und das ist, ich verstehe das, was er da geschrieben hat, nämlich genau so, dass er die Frage nach dem Wesen von etwas ausschließen will. Mhm. So verstehe ich das. Also es ist ein bisschen auf eine Art bisschen, und Weise, bisschen ja. jetzt, ne? Obwohl er natürlich den Begriff Wesen von hier, hinten rum genommen, benutzt. Aber, genau, aber er will ihn eigentlich nicht. Er will ihn eigentlich nicht, genau. Ja. Ja, also ich würde jetzt weitergehen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das. Nee, können wir auch. So, jetzt kommt aber die Möglichkeit ins Spiel. Und das ist ehrlich gesagt für mich schwer, total schwer. Mhm. Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz. Okay. Einer Möglichkeit seiner selbst, es selbst oder nicht es selbst zu sein. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, ja. Das mit dem Ontologieheben eben auch eine, ja, dass man auf eine Dimension achten kann, dass man, ja, man selbst sein kann oder nicht man selbst. Also man kann ja auch schauspielern, dann ist man zwar noch man selbst, aber man verhält sich nicht mehr zu seinem eigentlichen Sein, sondern ja, verhält sich zu dem Sein der Rolle. Also so ungefähr in diese Richtung habe ich das verstanden. Ja, ich verstehe. Ich versuche es zu verstehen. Hm. Also dann bezieht sich die, was ist denn hier möglich? Was ist denn die Möglichkeit seiner selbst? Das Verständnis. Das Verständnis mal, ist möglich. Muss ich jetzt auch nochmal in. Also das Dasein versteht sich selbst. Immer aus seiner Existenz, einer Möglichkeit seiner selbst. Ja, was ist denn die Möglichkeit? Ist das das Verstehen die Möglichkeit oder die Existenz die Möglichkeit? Wenn er sagt, dass die Existenz die Möglichkeit ist, dann verstehe ich den Satz nicht. Ehrlich gesagt. Nee, ich sehe tatsächlich hier auch wieder Existenz als so diese grundlegende Basis, auf ja, der das hast du vorhin verschiedene Möglichkeiten bestehen. Eben auch sich wissenschaftlich zu sich selbst zu verhalten, mhm. sich, wie ich gerade sagte, ja, schauspielerisch in Anführungsstrichen zu sich selbst zu verhalten. Ne? Also, dass man ja vorgibt, jemand anderes zu sein, der man nicht ist. Mhm. Solche Dimensionen hat das da. Ne? Also, obwohl es hier grundsätzlicher ausgedrückt ist. Und ich mir auch nicht sicher bin, dann ob ich da mit dieser Interpretation. Dann übersetze ich den Satz mal, wie ich ihn verstehe. Dann muss ich ein bisschen erweitern, sozusagen. Ja, bitte. Das Verstehen, das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz und hat damit die Möglichkeit, es selbst oder es nicht es selbst zu sein. Ist das der Sinn? Ich hätte da jetzt nichts gegen einzuwenden, so wie du es ausdrückst. Dann verstehe ich das. Also dann ist das nur der Satz für mich schwer zu verstehen. Ja, der ist auch wirklich nicht leicht zu verstehen. Und wir haben es ja schon angedeutet, dass es jetzt hier ein bisschen komplizierter also so wird. Ich das, also so passt das ganz gut rein. Mhm. Ja, jetzt aber expliziert er noch, was er mit Möglichkeiten meint. Diese Möglichkeiten hat das Dasein entweder selbst gewählt oder es ist in sie hineingeraten oder je schon darin aufgewachsen. Ja. Ne? Also da gibt es auch sowas wie eine, ja, offensichtlich wie eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Springt mein Assoziations. Wie nennt man das? Wie soll ich das nennen? Meine Assoziation direkt zu Kant wieder über, aber. Auch dieser Satz muss, glaube ich, muss meiner Meinung nach dann erweitert werden. Wenn man ihn ein bisschen erweitert, dann wird er verständlich. Diese Möglichkeiten des Verstehens. Mhm. Hat das Dasein entweder, also des Verstehens von mir dazugefügt, hat das Dasein entweder selbst gewählt oder es ist in sie hineingeraten oder je schon darin aufgewachsen. Es geht ja ums Verstehen. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Oder diese Möglichkeiten des Seinsverständnisses. Ich weiß es nicht so genau, weil das würde dann ja, bekommt der Satz die Bedeutung, dass man zur Philosophie mehr oder minder durch Zufall kommt. Ne? Also wenn ich jetzt einfach mal sage, Seinsverständnis wäre eine Art von Philosophie, dann ist es ein Zufall, dass die Leute zur Philosophie kommen oder nicht. Ja, und das sind so die Sachen, die ich dann auch... Also, was ich ihm ja nachsehen kann, was ich ihm immer nachsehen kann, ist das, was wir jetzt so Sprachnot genannt haben oder so. Also das, oder das, also diese Unschärfe. Mhm. Das kann ich ihm immer nachsehen. Aber jetzt, auch gleich in dem Satz, der dann danach kommt, da kommt sowas, dass so, wo ich das Gefühl habe, dass seine persönlichen Vorlieben da. Also ja, sozusagen so eine Art Philosophenvorliebe. Ja. Die auch wahrscheinlich alle haben, aber. Finde ich interessant, weil ich, weißt du, weil ich meine, da auch so eine Ahnung zumindest hatte, dass er. Ja, es hier nicht so ganz grundsätzlich wird, sondern irgendwie persönlich. Ja, weil also, nämlich aus dem auch, was wir, so wie wir uns bisher immer auch Dasein erklärt haben und eben nicht mit dem Anthropologischen. Und dann, wo kommt jetzt, wo er je schon drin aufgewachsen ist? Wo in welcher Form von Ontologie sind, also wo sind wir da jetzt? Ja. Weißt du, wie betrachten wir das gerade? Und das finde ich nämlich auch sehr, sehr schwierig, ne? Also, weil da auch sowas wie, sowas mit dem Aufwachsen natürlich vom Kind zum aufgeklärten Menschen werden, sowas ist da, also kann man sich da mitdenken. Ich weiß aber nicht, ob das hier gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Oder gesagt, ist das ganz so neutral gemeint? Oder ist das nur als eine neutrale Beschreibung gemeint? Schwer zu sagen. Ich hätte da jetzt keine Antwort drauf. Jedenfalls im nächsten Satz klingt es ja ziemlich. Die Existenz wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nur vom jeweiligen Dasein selbst entschieden. Das ist, und das Versäumen, das verstehe ich nicht, weil, ja, weil das passt Versäumnis auch, das passt auch ehrlich gesagt gar nicht zusammen mit Entscheiden. Ne? Nee. Weil das Dasein kann sich jetzt für ein Versäumnis schwer entscheiden. Also da, finde ich, schließen sich eigentlich die Begriffe aus. Ja, ne? ich glaube, das ist eher so ein Entscheiden wie ein Wettkampf. Der Wettkampf entscheidet über Gewinner und Verlierer. So, weißt du, wie ich meine? So ist entscheidend. Ja, so kann man es auch lesen, stimmt. Und der Verlierer hat es halt versäumt. Ne? Ja. Also das weiter verstehe ich auch nicht so recht. Oder doch, na, ich meine es zu verstehen, aber... Durch einen Vorschuss, den man jetzt aber auch nicht so richtig erklären aber kann, worin man... Worauf ich halt meinen Finger legen möchte, ist, dass ich ganz stark das Gefühl habe, dass hier so eine Emotion drin ist. Und eine Wertung, eine Abwertung auch von einem bestimmten, von sozusagen einem unphilosophischen Leben. Ja. Was verständlich ist, weil wir ja hier Philosophie machen und dann findet man natürlich alles philosophische direkt geradeaus und alles geradezu unphilosophische Leben ja irgendwie immer verächtlich, aber das sollte es nicht sein. Ja, also ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr interessante Stelle, hier so weit vorne am Anfang. Und vielleicht auch eine, bei der wir uns eingestehen müssen, dass wir gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich steht. Genau. Bisschen wird es so, jetzt kommen wir wieder zum nächsten Satz. Die Frage der Existenz ist immer nur durch das Existieren selbst ins Reine zu bringen. Und das wiederum kann ich verstehen. Und das in, ja. Da, und also so, ich meine, auch jetzt mit dem, was er vorher gesagt hat, mit dem Versäumen und so, ich finde, das ist halt alles wertend. Mhm. Was da jetzt wieder rauskommt, ist allerdings wieder sehr, mir jetzt zum Beispiel sehr sympathisch, dass er sagt, das kann nicht theoretisch entschieden werden. Mhm. Das kann man darin lesen, ja. Also das ist wieder diese Lebensphilosophie-Ding, ne? Also dass man etwas nur, dass es darum geht, das tatsächlich zu sein. Ja. Ja, und dass diese Fragen nicht, vorneweg leblos und unabhängig von allem entschieden werden, sondern... Ja, aber ins Reine ist schon... ja, das ist alles wieder, es ist polemisch. Ins Reine bringen. Bisschen. So, und das hierbei führende Verständnis seiner selbst nennen wir das Existenzielle. Mhm. Mhm. Und dann versucht er das nochmal zu erklären. Die Frage der Existenz ist eine ontologische... Die Frage der Existenz ist eine ontische Angelegenheit des Daseins. Das hatten wir geklärt. Ja, obwohl man jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen kann auf das Existenziell, ne? Weil offensichtlich ist das mit der ontischen Dimension verknüpft, ne? Meines Erachtens auch wieder das, was ich vorhin schon 2-3 Mal habe versucht anzumerken, dass es eben noch nicht ontologisch sein muss, das Dasein. Ne? Und das ist die Ebene des Seinsverständnisses, ohne auf das Sein Bezug zu nehmen in ontologischer Art und Weise. Ja, natürlich. Mhm. Genau. Das soll hier existenziell, weil das... Ja. Du meinst, also das ist, um zwischen existenziell und existenzial zu unterscheiden, meinst genau. du? Genau. Ja, das Existenzial verstehe. Kommt nämlich jetzt als nächstes. Genau. Und er erläutert das, was du gerade beschrieben hast, ja nochmal im nächsten Satz, nämlich es bedarf jetzt nicht der theoretischen Durchsichtigkeit der ontologischen Struktur der Existenz. Genau. Die Frage nach dieser zielt auf die Auseinanderlegung dessen, was Existenz konstituiert. Und jetzt kommt den Zusammenhang dieser Strukturen, nennen wir die Existenzialität. Ja. Ja. Das ist fast nochmal, nochmal einen oben drauf gesetzt. Es ist ja schon nicht genau klar, was Existenz nun eigentlich ist. Nur das Sein selbst. Ja. Das Sein selbst. Und die Existenzialität ist sozusagen, wie das Sein selbst ist. Also nochmal quasi noch einen oben drüber gesetzt. Ne? Also es ist wie so ein Turm, der oben immer wackeliger wird. Naja, also man kann Existenzialität ist ja jetzt sozusagen, da hat er einen, nennen wir es mal, Begriff geprägt, in dem er versucht, alles das zusammenzufassen, was er bis jetzt gesagt hat. Mhm. Ich sag das mal so. Das ist schön ausgedrückt, ja. Ne? Es gibt ein Sein, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es ihm in seinem Sein um sein Sein geht. Einerseits, das wäre die ontische Dimension. So. Und wenn es diesem Sein um sein Sein geht, indem es explizit macht, und dass es ihm das in seinem Sein um genau, sein Sein geht, genau. Dann kommen wir in Richtung Existenz. Ja. Und Existenzialität wäre dann sozusagen die Untersuchung dieses... Ja, beziehungsweise auch das Feld der Ergebnisse dieser Untersuchung. Genau. Ne? Also da, wo man bestimmen kann, was die Existenz denn ausmacht. Gewissermaßen die Wissenschaft von der Existenz. Ja, so würde ich das lesen. Und das ist in gewisser Weise alles das, was wir bisher besprochen haben. Also das ist gewissermaßen die Die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Ja, genau. Ja, also ja, so, aber mit neuen, da, natürlich dann neue, ich sag immer weiter Begriffe, ich hoffe, da stört sich jetzt niemand dran. Ja, aber begriffsmäßig eine Fassung würde ich dann sagen. Ja, also, genau. Gut, ich lese mal den nächsten Satz vor. Deren Analytik hat den Charakter, also deren, das ist also die Strukturen. Die Strukturen, genau. Ja. Deren Analytik hat den Charakter nicht eines existenziellen, sondern eines existenzialen Verstehens. Mhm. Gehen wir weiter. Die Aufgabe einer existenzialen Analytik des Daseins ist hinsichtlich ihrer Möglichkeit und Notwendigkeit in der ontischen Verfassung des Daseins vorgezeichnet. Das hatten wir alles schon. Das hatten wir alles schon. Das können wir, glaube ich, nie noch mehr verstehen, als wir es verstanden haben. Also ich glaube, dass, ja. Sofern nun aber Existenz das Dasein bestimmt, bedarf die ontologische Analytik dieses Seienden je schon immer einer vorgängigen Hinblicknahme auf Existenzialität. Ist im Grunde genommen wieder eine Wiederholung. Wir haben es jetzt gerade. Ja, und da macht sich wieder diese Struktur dieses hermeneutischen Zirkels natürlich. Mhm. Also das, was wir, ne? Ja. Angewandte Hermeneutik ist das hier. Genau, also dass wir das Ergebnis schon in gewisser Weise vorwegnehmen, um überhaupt anfangen zu können. Diese verstehen wir aber als Seinsverfassung des Seienden, das existiert. In der Idee einer solchen Seinsverfassung liegt aber schon die Idee von Sein überhaupt und so hängt auch die Möglichkeit einer Durchführung der Analytik des Daseins an der vorgängigen Ausarbeitung der Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt. Jo, wissen wir. Wissen wir. Wissenschaften sind Seinsweisen des Daseins, bei dem es sich auch zu Seiendem verhält, dass es nicht selbst zu sein braucht. So, das ist jetzt quasi. Jetzt haben wir am Anfang, ganz am Anfang des Paragraphen, sind wir mit Wissenschaften angefangen. Ja. Und haben da festgestellt, dass das jetzt Verhaltungen des Menschen sind und so weiter. So. Und haben im Grunde genommen. So, und jetzt kommen wir zu den Wissenschaften. Als Seinsweisen des Daseins, in dem es nicht um das Dasein geht, um das Sein des Daseins. Richtig, ja. Also ich habe das tatsächlich aber auch wieder aus der Richtung gelesen, Wissenschaft sind wahre Sätze. Das ist nämlich ja auch genau. Nicht falsch, ne? Und ich finde, das wird hier so ein bisschen angesprochen, aber eben jetzt aus dem Blick ja, einer Ontologie, einer ja, daseinsanalytischen Ontologie. Ja. Ja, da geht's alles durcheinander, ne? Zum Dasein gehört aber wesenhaft. Sein in einer Welt. Ja, auch schon sehr interessant, dass das hier schon steht. Ja. Sein in einer Welt. Ja, wobei, weißt du, du hast ja das, als ich diesen Solipsismus-Gedanken da hatte. Mhm. Hast du ja so gesagt, ja, späterhin, und ich weiß auch, was du meinst damit, dass sich das späterhin noch ein bisschen, also dass er da späterhin ein bisschen drauf kommt. Mhm. Aber das Sein in der Welt gehört ja zum Dasein. Ja, also ich verstehe, das, was also du das meinst. In der Welt sein ist sozusagen etwas, was dem Dasein zukommt. Ja. Und da ist nicht die Welt vorgängig, sondern das Dasein. Also es ist sozusagen, Beziehungsweise das Sein. Ja, natürlich. Aber das Sein, und das ist ja wieder dann, ist nirgendwo anders als in dem Seinsverständnis. Ich weiß, was vorhin gepoltert hat, das war mein Feuerzeug. Ja, dann nimm doch meines. Ja, danke. Wir haben da noch nie, wir sind da noch nie drauf zu sprechen gekommen, dass wir auch rauchen beim Podcast. Man wird es sicherlich schon gehört haben, also mich hat man an vielen Stellen schon atmen gehört. Und wenn sich die Leute fragen, was atmet denn der da so komisch, dann ist das, dass ich den Rauch rauspuste und zufällig auch noch ins Mikrofon, weil ich nicht aufpasse. Naja. Ja, genau. Ja, ich weiß da gar nicht, Schlaues sozusagen. Nö, nee, ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ja. Ne? Also, nicht, dass, ja, wir sind. Dass da Zweifel bestehen darüber. Genau. Ja, wir gehören noch zu dem Rauchervolk. Ja, ich versuch's ab und zu mal aufzuhören und dann denke ich immer, es ist mir gelungen. Und dann immer genau dann, wenn ich denke, es ist mir gelungen und denke, ach, es war doch ganz einfach, dann. Echt, dir mein Feuerzeug eigentlich schon gegeben? Ja, ne? Ja, ich habe es hoffentlich auch eingesteckt. Nein, da, doch, habe ich eingesteckt. Ah ja, wunderbar. Ja. Ja. Ja, also ich würde dann sagen, das mit dem das Weltproblem stellen wir nochmal hinten an. Warte mal. Komm, guck dir mal den nächsten Satz an. Der nächste Satz geht gleich weiter und da ist Welt auch wieder drin. Das dem Dasein zugehörige Seinsverständnis betrifft daher gleich ursprünglich das Verstehen von so etwas Es ist auch wie schön. Welt in Anführungsstrichen. Von so etwas wie Welt in Anführungsstrichen und Verstehen des Seins des Seienden, das innerhalb der Welt zugänglich wird. Naja, also man darf bei der Welt jetzt auch nicht an die Erde denken, ne? Weil Welt ist hier tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen allgemeiner gemeint. Ne? Also das ist halt sowas wie Kosmos. Ja, eher in dieser Dimension ja. Lese ich hier Welt. Ne? Natürlich, natürlich, ja. Ja, aber also ich wüsste da ja, jetzt nichts. Ja, warte mal. Ne, die Welt ist eben die Unterlage fürs Sein und das Sein findet auf der Welt statt. Ja, ja. Ja, ich sehe das alles als eine Bestätigung von dem, was ich schon gesagt habe, aber ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten. Die Ontologien, die Sein des von nicht-daseinsmäßigem Seinscharakter zum, also die Ontologien, die Sein des von nicht-daseinsmäßigem Charakter zum Thema haben, sind demnach in der ontischen Struktur des Daseins selbst fundiert und motiviert. Mhm. Ja, also für mich wieder. Das haben wir auch ist auch eine Wiederholung. Würde ich sagen. Also ich glaube, den Punkt haben wir schon gemacht. Wollen wir es nochmal sagen? Also, was ja hier jetzt gesagt ist, ist, dass wir nicht in die Welt schauen können, ohne uns selber als Sehende mit in die, mit zu mit meinen. In sie hinein zu. Also mit anderen interesseloses Erkennen. Ja, was können aber, was spricht denn dagegen, dass wenn das interessemäßige Erkennen, das ist da ja auch möglich, also oder nicht? Ja, natürlich. Gut. Daher muss die Fundamentalontologie, aus der alle anderen erst entspringen können, in der existenziellen Analytik des Daseins gesucht werden. Hier taucht zum ersten Mal Fundamentalontologie auf. Ja. Offensichtlich eine andere Qualität. Und Qualität haben wir ja besprochen eigentlich, ne? Also, ja. Dass wir auf die Existenz gehen und auf die Existenzialität der Existenz, das ist sozusagen die Fundamentalontologie. Ja, genau, ne? Genau. Und eben anhand der existenzialen Analytik des Daseins. Das ist sozusagen die Methode, könnte man fast lapidar sagen. Ja, das ist also alles das, was wir bis jetzt ausgearbeitet haben und hier jetzt in Anführungsstrichen terminologisch gefasst. Was ja. Wir betreiben, ist Fundamentalontologie, Sein und Zeit. Und die Methode ist halt die existenziale Analytik des Daseins. Mhm. Ne? Und es folgt wieder eine Zusammenfassung. Wieder eine Zusammenfassung, genau. Zwar macht er nochmal klar, was ontisch bedeuten soll. Dieses Seiende ist in seinem Sein durch Existenz bestimmt. Mhm. Das Ontologische bedeutet, Dasein ist auf dem Grunde seiner Existenzbestimmtheit an ihm selbst ontologisch. Und das Dritte... Damit hat er umgangen, dass er gesagt hat, an sich ontologisch. Okay. Glaube ich, ne? An ja, ihm selbst halt bisschen... an sich ontologisch. Ich glaube, das ist nur eine Vermeidung. Ja, ich aber was heißt nur? Also es ist natürlich, ich will damit darauf immer hinweisen, wenn ich sowas sage, will ich damit immer darauf hinweisen, dass er Dinge umgehen will. Hm. Eine bestimmte Art des Sprechens. Ja, aber ich lese den Satz nochmal vor, wo er hier den dritten Vorrang. Das Dasein hat daher den dritten Vorrang als ontisch-ontologische Bedingung der Möglichkeit aller Ontologien. Ja. Das also ist ohne auch wieder ein Rückgriff auf Kant, den man da, ne? Die Bedingung genau. Der Möglichkeit von. Genau. Aber das ist eben ja das, was er terminologisch mit Existenzialität fassen wollte. Genau. Tja, und der nächste Satz ist natürlich wieder erwiesen. Ja, das Dasein hat sich so als das vor allem anderen Seienden ontologisch primär zu Befragende erwiesen. Wieder der Rückgriff auf das Fragen. Aber ich denke, das ist auch klar. Interessant finde ich aber den nächsten Absatz. Ja, und jetzt wird es für mich wichtig, genau. Mhm. Die existenziale Analytik ihrerseits aber ist letztlich existenziell. Das heißt, es gibt auch da wieder eine Rückwirkung, genau. Dass wenn man ja, eben ontologisch wird und auf die existenzialen Bedingungen der Existenz kommt, hat das eine Rückwirkung auf die existenzielle Verhaltung. Richtig. Ja, was können wir daraus? Also es ist sowas wie, oder ja, vielleicht ist es so esoterisch, wie du es ja schon angedeutet hast, mit Lebensphilosophie und so weiter und so fort, dass eben, ja, das Philosophieren tatsächlich aber auch eine Rückwirkung hat in, dadurch, darauf, wie man lebt. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Darum, das ist sehr, sehr, wenn ich das jetzt mal sagen darf, die sehr ausformulierte Version davon. Mhm. Und es gibt ja diesen schönen, ich glaube 1929 war das, in Davos, das berühmte Treffen. Mhm. Berühmte, zwischen Ernst Cassirer und... Genau, Ernst Cassirer und Heidegger. Und das Bild, das Heidegger dabei produzieren wollte, war halt, dass Ernst Cassirer da im Smoking steht. Mhm. Und Heidegger im Skianzug, der dann den Berg runtersaust und sagt skifahrenderweise, das ist Philosophie. Ja, ja. Das ist wirklich, also so als, ist eigentlich ein ganz ziemlich krasses Statement. Ne? Ja, und er hat, hat da ja, also so wie ich die Erzählung über dieses Treffen kenne, hat er da seine, hat er da ja auch echt einen Eindruck hinterlassen, gerade bei den jungen Studenten, die da auch anwesend waren und gesehen haben, hier der steife Cassirer einerseits, ne? Ja. Und der junge, frische Heidegger, der mit was ganz Neuem und Skifahren sozusagen als Erlebnis und als auch philosophisches Erlebnis vielleicht sogar, das hat wohl Eindruck geschindet, ne? Und man sagt auch irgendwie, dass mit Cassirers Philosophie dann so ein bisschen bergab ging ab da. Und der Neukantianismus, dem Cassirer ja angehörte, quasi fast beendet war mit diesem. Ja, das ist natürlich alles jetzt sehr, sehr plakativ, aber ich glaube, dass das schon, dass es fürs Verständnis hilft. Mhm. Dass wir eben da diese ganze Jugendbewegung, die es damals gab, du weißt, was ich meine, sogar den Wandervogel könnte man damit reinnehmen, dass das eben damit reinspielt. Und im Grunde genommen, wenn wir dann von der Wirkung, die Heidegger nachher gehabt hat, ausgehen, also auch dann, was den Existenzialismus, der dann ja kurz nach dem Krieg zu einer regelrechten Mode geworden ist, dann ist das ja alles genau damit gemeint. Also hier setzt das an, was dann hinterher diesen Existenzialismus, den Heidegger ja aber abgelehnt hat, aber was das dann alles für eine junge Generation sehr interessant gemacht hat. Mhm. Das ist hier der Anfang. Ja. So. Ja. Ich mache das mal mit dem nächsten Satz. Gut. Nur wenn das philosophisch forschende Fragen selbst als Seinsmöglichkeit des je existierenden Daseins existenziell ergriffen ist, besteht die Möglichkeit einer Erschließung der Existenzialität der Existenz und damit die Möglichkeit der Inangriffnahme einer zureichend fundierten ontologischen Problematik überhaupt. Und das, ich glaube, das ist in diesem Satz ausgedrückt. Er selber, schau, wenn ich das jetzt immer so ein bisschen zurückgenommen habe, dieses Übertragen in eine Form von Alltagssprache, aber du siehst, wie er das hier selber auch nochmal runterbricht, um es nochmal klarer zu machen, was er neben aller Begrifflichkeit mit existenziell und existenzial und Existenzialität meint. Mhm. Ja. Also nur wenn das je existierenden Daseins, also ich, ne? Nur wenn das philosophisch folgende Fragen als meine Seinsmöglichkeit existenziell, das heißt aus meinem Sein, aus dem, wie es ergriffen ist, besteht die Möglichkeit einer Erschließung der Existenzialität. Ja. Der Existenz. wie gesagt, ich muss jetzt wieder an den skifahrenden Heidegger zurückgehen, der quasi da aus allem ein philosophisches Ereignis zu machen in der Lage war. Übertrieben gesagt, ne? Aber Er war zu seiner Zeit so eine Art Popstar der Philosophie. Ja, und so muss man und so muss, und was das Ganze, und das müssen wir eben aussagen, neben allem, und da kann man auch wieder Zeugnisse nehmen, was weiß ich, Hannah Arendt oder so, also was sie sagt ist, oder was auch, glaube ich, dass der Eindruck der damals jungen philosophischen Generation war ganz einfach, wirklich ja dieses, dass die Philosophie lebendig geworden ist, dass das Denken lebendig geworden ist, dass das auf einmal erklärt wird, was das mit demjenigen, der das tut, zu tun hat und nicht nur einfach ein Schachspiel ist, wo man so clevere Züge macht. Wo man sich dann in die Vorlesungen setzt und dann irgendwie Begriffsgeschichte macht, ne? Also und sagen eine Vorlesung über Kant, und dann erfährt man, was ein synthetisches Urteil a priori ist, was ein analytisches Urteil a priori ist, und dann geht man nach Hause und denkt nochmal drüber nach, was das zu bedeuten hat, aber und damit ist es auch gut. Damit ist es dann auch gut, genau. Ja. Und was dann mit Heidegger kommt, ist wieder so ein Hunger nach philosophischer Arbeit, die der lebendig ist, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Das Lebendigsein, das kann man da, denke ich, auch als ja, und es Motiv. Ist eben, und es ist eben abgesehen von aller Plausibilität oder auch aller, ob das bewiesen ist oder nicht, das ist halt sozusagen das, was die Begeisterung ausgelöst hat dafür. Ja. Ja. Jetzt kommt ein Aber nochmal wieder Aristoteles. Ja, genau. Und Thomas von Aquin. Da kommen sie wieder. Ich meine, die schwankenden Gestalten. Ja, aber das ist diesmal aber als Hieb, finde ich, formuliert. Ich finde, das sagt der erste Satz dieses Absatzes, sagt das schon ganz deutlich. Dass eben das Dasein damals nicht als Thema begriffen wurde. Ja. Ne? Also dass dasjenige, was wir je selbst sind, war nie ein Thema der Ontologie, nie ein Thema der Philosophie insgesamt. Und er rechnet, also hier kann man das fast schon im Subtext kann man das lesen, er rechnet sich das hoch an, jetzt das Dasein gefunden und als Forschungsfeld erschlossen zu haben. So würde ich das sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir nochmal auf Aristoteles Guck das nochmal. Das und so sein. Thomas von Aquin. Ja, also hier interessant nochmal, dass auf die Seele, ne? Also die Seele war natürlich schon ein Thema. Aber mit der Seele, ich meine, in der Psychologie hat man die Seele auch als Forschungsobjekt, aber was dabei rausgefunden wird, ist eben nichts, was daseinsmäßig ist. Ne? Also das Dasein ist in der Psychologie jetzt kein Thema mehr. Dort werden dann Untersuchungen, Experimente aufgestellt, wo man dann Rückschlüsse auf bestimmte psychische Eigenschaften oder Eigenschaften der Psyche überhaupt schließen kann. Aber das, was Erleben, Dasein und so weiter bedeutet, das ist dann nicht zu finden. Ne? Und vielleicht sieht er hier auch stellt er die Seele eben auch als vom Dasein verschieden dar. Ne? Aber um meinen Punkt zu machen, also warum will Heidegger eigentlich das Wort Begriff vermeiden? Warum schreibt der Titel? Warum will er nicht versucht er es zu vermeiden, vom Wesen des Menschen zu sprechen? Warum versucht er überhaupt zu vermeiden, von Mensch zu sprechen? Um all diese Vermeidungen zu verstehen, ist es, glaube ich, doch ganz gut, wenn wir das nochmal näher angucken. Ja, nur was so, jetzt kommt. Bitte. Also, du musst den Weg vorgeben. Ich versuche es mal. Ich versuche es. Also, wir haben ja jetzt. Also der ontisch-ontologische Vorrang wurde schon früh gesehen. aber das Dasein selbst eben in seiner genuinen ontologischen Struktur wurde nicht gesehen. So, jetzt gehen wir mal zu Aristoteles. Die Seele des Menschen ist in gewisser Weise das Seiende. Ne? Ja, in da musst du mir. Weise ist es. Ja, aber guck mal hier, was da kommt. Also, das ist halt leider wieder alles griechisch. Pass auf. Die Seele, die das Sein des Menschen ausmacht, entdeckt in ihren Weisen zu sein Aesthesis und Noesis. Genau. Mhm. Alles Seiende hinsichtlich seines Das- und So-Seins. Ja, aber dann ist doch interessant, nochmal auf Aesthesis und Noesis zu bekommen, weil Aesthesis ist die Wahrnehmung. Ja. Und die Noese ist das Denken. Denken. Mhm. Genau. Und jetzt, und deswegen bin ich vorhin so auf der Phänomenologie rumgeritten. Mhm. Weil was hat denn den Vorrang? Ja. Und das und ja, die klassische Philosophie hat nämlich eben die Noesis als das Vorhergehende. Ja, als dann den höheren Prinzipien. Ja, und Prinzipien überhaupt. Also überhaupt Prinzipien. Das ist ja alles Noesis. Und Aesthesis ist halt eben, ja, da zeigt es sich. Das oder ist das Zufällige, genau, wie du es eben schon Akzidenz mit der Ideenwelt angedeutet hast. Das ist ja dann dasjenige, was man dann loswerden muss, weil es eben zufällig ist und die Wahrnehmung eigentlich eher kontaminiert. Ja? Und deswegen stark kann man es ausdrücken, das stimmt schon. Und deswegen ist es dann besser für den Philosophen, wenn er nicht schief fährt. Um es mal polemisch zu sagen. So. Jetzt kommen wir zu Thomas von Aquin. Nämlich innerhalb der Aufgabe einer Ableitung der Transzendenzien, das heißt der Seinscharaktere, die noch über jede mögliche sachhaltig-gattungsmäßige Bestimmtheit eines Seienden, jeden Modus Specialis Entis hinaus, also, und das ist wieder ja auch ganz wichtig, Modus Specialis Entis, also das heißt im Grunde genommen ganz konkret, wie es denn eben ist, aber in dieser klassischen Deutung eben nachgeordnet. Und in jedem etwas mag es sein, was immer notwendig zukommt, soll auch das Verum, und da sind wir nämlich bei dem, was ich vorher ganz am Anfang sagte, bei der Wahrheit, Verum als Wahrheit, als ein solches Transzendenz, also Transzendenz als das konkrete erfahrungsmäßig Daseinende übersteigende. Also als jenseits der Erfahrung der Existenz liegen. Ja. Jenseits der Existenz oder liegende. Der Arten und Weisen zu sein. Ne? Genau. Also, und das geschieht durch Berufung auf ein Seiendes, das gemäß seiner Seinsart selbst die Eignung hat, mit jeglichem irgendwie Seienden zusammenzukommen. Das heißt, übereinzustimmen. Und das ist nämlich die alte Art, über das Sein zu reden. Mhm. Nämlich als Transzendenz gewissermaßen. So. Ja, und dann dorthin zu verlegen, die Wahrheit eben dorthin. Und dorthin zu legen. In dieses Reich zu verlegen, wo man es dann ja quasi dann bei Bedarf rausholen kann, wenn man. Ja, aber was heißt das denn eigentlich? Das heißt doch eigentlich, dass man das. Ja, dass man wenn du das Konkrete, wenn du das Konkrete als das. Ich kann es jetzt mal. Ich versuch's mal polemisch zu sagen. Mach's. Das polemisch würde man sagen, man sagt, das Leben kann nur verstanden werden in Bezug auf etwas, was es übersteigt. Mhm. Und das ist eben nicht lebendig. Ja, das hast du schon gesagt. Ja. Oder ja, ich habe deswegen sage ich es, polemisch zu sagen. Deswegen auch das mit dem Skifahren und so. Um klarzumachen, was hier eigentlich die Brisanz ausmachen soll. Mhm. Ja, das ist der eigentlich, also du hast es mit der Polemik noch besser auf den Punkt gebracht, finde ich, als Heidegger es hier auszudrücken vermag, weil es wirklich ein krasser Hieb eigentlich ist gegen die Philosophiegeschichte, der hier vorgenommen wird. Ne? Genau. Ja, weiter will ich das auch nicht kommentieren. Ja, dann kommen wir Anima, dann kommt er zur Anima, ne? Dieses ausgezeichnete Sein, das ens quod natum est, blablabla, ist die Seele, das heißt Anima. Hm. Ja. Also es ist ja wieder in Bezug auf die Begriffe, wie sie ja, sich in der Philosophiegeschichte gebildet genau. haben und ja fast versteinert sind, könnte man. Nicht minder polemisch zwar. Mhm. Aber. So, jetzt kommen wir wieder zu einem, da macht er dann so einen versonnenen Gedankenstrich ganz zum Schluss. Das ist sehr doch. Interessant, der wäre mir nie aufgefallen. Denk da mal drüber nach. Ja, genau, das soll das, glaube ich, heißen. Ja, wer das ja ganz viel hat, ist so Nietzsche, ne? Der hat ja immer, der arbeitet ja immer mit seinen Doppelpunkten und ja, Gedankenstrichen und Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist einfach schön. Ist schön, also wenn du sowas magst, dann habe ich noch eine andere Literaturempfehlung. Arno Schmidt beispielsweise. Ja, natürlich. Ja, ich das kenn, ist also ja, wirklich, ja. Das ist ja fast, also man muss sich erstmal reinlesen, aber dann, ja. Das ist aber wirklich extensiver Sonderzeichengebrauch, den man da vorfindet. Ja, das stimmt. Schon eher comichaft fast, ne? Ja, das ist wirklich. Sittbumm. Ja. Ja, was kommt in dem letzten Absatz? Ja, so ein noch? Bisschen eine Zusammenfassung. Wollen wir es Zusammenfassung nennen nochmal? Ich habe tatsächlich in meinen Notizen, die ich vor langer Zeit mal gemacht habe, ZSF daran geschrieben. Zusammenfassung. Ist es, glaube ich, auch, ne? Ist es, glaube ich, auch. Wollen wir das nochmal durchgehen? Also von mir aus schon. Also ja, ne? Hätte ich jetzt nichts dagegen. Also, willst du mal? Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich da direkt ansetzen soll. Deswegen fange ich einfach mal wieder mit dem Lesen des Absatzes an. Ja, mach mal. Der Nachweis der ontisch-ontologischen Auszeichnung der Seinsfrage gründet in der vorläufigen Analyse des ontisch-ontologischen Vorrangs des Daseins. Aber die Analyse der Struktur der Seinsfrage als solcher, Paragraph 2, stieß auf eine ausgezeichnete Funktion dieses Seienden innerhalb der Fragestellung selbst. Das Dasein enthüllte sich hierbei als das Seiende, das zuvor ontologisch zureichend ausgearbeitet sein muss, soll das Fragen ein durchsichtiges werden. Ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das kommentieren soll, außer dass es das ist. Was, mhm. was wir, denke ich mal, hinreichend erklärt und verstanden haben. Also erklärt natürlich in Anführungsstrichen, weil, ja, mit der Deutlichkeit, ne, ist immer wieder das Problem. Möchtest du dazu vielleicht irgendwie nee, was? Nee, ich kann deutlicher, als ich mich ausgedrückt habe, kann ich es nicht machen. Mhm. Ne? Also gut, ist jetzt für einfach eine Wiederholung. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass die ontologische Analytik des Daseins überhaupt die Fundamentalontologie ausmacht. Dass mithin das Dasein als das grundsätzlich vorgängige und auf sein Sein zu befragende Seiende als das grundsätzlich vorgängig auf sein Sein zu befragende Seiende fungiert. Okay. Ja. Wieder die Frage, die hatten wir ja eben schon. Ja, genau. An die muss man dann zurückdenken. Ich weiß nicht, war das sogar der Paragraph 2? Vielleicht sollte man auch nochmal zurückblättern, wenn er das... Gut, okay, machen wir das. Ja, dann. Das ist genau die formale ja? Struktur der Frage ja, okay. nach dem Sinn von Sein. Deswegen dieser Verweis auf Paragraph 2. Ah, da ist ja noch ein Absatz, der ist ja eingerückt, den habe ich ganz übersehen. Also jetzt kommt der letzte Absatz. Wenn die Interpretation des Sinnes von Sein Aufgabe wird, ist das Dasein nicht nur das primär zu befragende Sein, es überdies das Seiende, das sich je schon in seinem Sein zu dem verhält, ja. wonach in dieser Frage gefragt wird. Die Seinsfrage ist dann aber nichts anderes als die Radikalisierung einer zum Dasein selbstgehörigen wesenhaften Seinstendenz des vorontologischen Seinsverständnisses. Ja. Ich denke, das kann man auch unkommentiert stehen lassen, oder? Ja. Ja, dann wären wir für heute durch. Mit dem Paragraphen. Mit dem Paragraphen sind wir durch. Mit dem. Ja, äußer dich. Was brennt dir noch auf der Seele? Ja, ich. Ja, im Grunde genommen habe ich alles, was ich zu sagen hätte, schon gesagt. Ich hoffe, dass das, obwohl es. Ja, mit polemisch meine ich halt, dass es nicht. Dass es versucht, sozusagen den Geist aufzufangen von dem, was darin gesagt wird. Um es wirklich ja. nochmal deutlich zu machen. Mhm. Und jetzt nochmal auf den ganzen Heidegger bezogen. Ich persönlich glaube, dass es ihm darum geht, eine Erfahrung zu übertragen in Philosophie. Mhm. Und dass er hier versucht, ein gewissermaßen ein Erlebnis oder so, ja, zu übertragen, ja, in... Obwohl er diesen Begriff natürlich geschickt umschifft, weil das, genau, ja auch ein Husserlscher Terminus ist. Ja. Also das darf man, glaube ich, da auch nicht übersehen in dem Zusammenhang. Ne? Also, ja. Ich will jetzt nicht erklären, was das Erlebnis bei Husserl ist. Da müsste ich tatsächlich auch nochmal nachlesen, genau, wie man das denn zu fassen hat. Aber es geht auch tatsächlich so in Richtung Bewusstseinsstrom, ja, wo die Phänomene eben ablaufen, wie vor so einem, ja, ich nehme mal das Gleichnis des Kinos, ne? Und man, ja, dann davor sitzt und sozusagen alles, was da abläuft, klein und klein im Kleinen beschreibt. Mhm. Und wie du sagst, um diese Beschreibung der Phänomene klein im Kleinen geht es Heidegger überhaupt nicht. Es geht eher, genau, um... Ja, er packt sozusagen den Husserl an der Krawatte und sagt, lass mal Skifahren gehen. Ja, genau. Was Husserl nie gemacht hätte. Also, ich glaube auch nicht, ne. Ja, und das ist, und um das jetzt so bildhaft zu beschreiben, das ist das, was hier der Punkt ist. Und er spricht im Grunde genommen... Also wer ist eigentlich sein Adressat? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Und sein Adressat ist eben die Philosophengemeinschaft. Er spricht zu den Philosophen. Und darum kämpft er ja auch diesen Kampf mit den überkommenen Wörtern. Mhm. Ja. Das einerseits, aber trotzdem ist er ja auch irgendwie, wenn man das ernst nimmt mit der, ja, Daseinsanalytik, auch sein eigener Adressat. Gleichzeitig, ne? Natürlich, das ist klar. Jetzt kann man natürlich sich fragen, ist das schon, was er da macht, ist das, soll ich mal sagen, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden? Also, dass er praktisch, wie du das andeutest, sich das im Erarbeiten von Sein und Zeit selbst erklärt? Was er meint? Ein bisschen hat es ja den Anschein, ja, ne? Wenn man jetzt zurückdenkt an die Stellen, wo er uns ein bisschen unklar erscheint, dann... Er ist insgesamt völlig vage. Also, auch weil er dann wieder, er schreibt mal wieder, also einerseits versucht er immer wieder, muss er ja von seiner Haltung her, kann er nicht vom Wesen der Dinge sprechen. Mhm. Aber gleichzeitig schreibt er immer wieder vom Wesenshaft und irgend so. Und das ist alles nur aus Mangel an Alternativen, glaube ich. Ja. Ja. Und das hat ihn natürlich gleichzeitig auch angreifbar gemacht. Also viele eben analytische Philosophen beispielsweise sagen, ja, das ist irgendwie ein... Ich kann das lesen wie ein Roman, aber da ist das ist nicht, ja, irgendwie stichhaltig. Und es hat ja auch, also ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gesagt, auch für viele Parodien gesorgt, ne? Also dann, ja, so ein Heidegger-Sprech zu imitieren, ne? Und sich dabei besonders tiefsinnig zu geben, ja, ne? Das ist eben auch, ja. Ja, und zugesehen, wo wir uns da jetzt nochmal so intensiv mit auseinandersetzen, so gesehen ist das, was er spät, also was man so berühmterweise als den späten Heidegger bezeichnet, wo er ganz anders noch schreibt wieder. Also wo er du meinst die Ringung des Rings? Und ja, so und ja. Und das Geviert, im Geviert, ja. Und die Lichtung des Seins. Ja, aber ist in gewisser Weise viel konsequenter. Ja, durchaus. Ist dann also viel konsequenter als das, was er hier noch macht, weil, ja, richtig, weil er dann da wirklich ganz konsequent alles ausschließt. Was, ja, aber es führt dann eben auch zu so einem Obskurantismus, ne? Muss man ja tatsächlich sagen. Ja, und da kommt man wieder dahin, was wollen wir eigentlich damit? Hm. Und jetzt Obskurantismus kann man das einerseits nennen, aber das ist es ja auch nur, wenn wir das wissenschaftlich betrachten. Also wenn wir jetzt wieder einen Begriff von Wissenschaft haben und sagen, ich will jetzt mal objektiv, ja, analysieren, was denn eigentlich Heidegger schreibt. Und wenn wir es jetzt aber aus meinem Verständnis her, so wie ich das jetzt vorhin versucht habe zu erläutern, nehmen als eine Hilfe ist auch blöd gesagt, aber als eine Möglichkeit zu denken. Ja. Ja. Ja, und eben... Dann kann auch gar nichts Falsches dabei rauskommen. Es kann ja gar nichts Falsches dabei rauskommen. Ja, ja, aber es ist schon interessant, dass man diesen Daseinsbezug dann auch mit reinnehmen muss. Ne? Denn nur da macht es irgendwie Sinn auch, dass er... eigentlich, wenn man, wie gesagt, den späten Heidegger dann liest, dann sieht man einen, der schon eine richtig... ja, poetische Sprache zur Beschreibung seines Daseins gefunden hat. Und auch wenn man das jetzt nicht versteht, kann man ihm sozusagen applaudieren. Ah, toll, du hast dann offensichtlich das, was du wolltest, geschafft, aber wirst dann halt immer unverständlicher für den Rest der Welt dadurch, ne? Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ja, aber... Was heißt verstehen? Wenn wir jetzt verstehen, darunter verstehen sozusagen genauso, also hat ja auch, kann man verstehen als, dass man ein Objekt hat und das wird abgebildet. Und wenn die Abbildung dem Objekt entspricht, möglichst getreu, ne? Sozusagen, also verstehen als ein Abbilden. Und so ist das eben nicht gemeint hier, das Verstehen, sondern das Verstehen ist ja wieder gemeint als bedeutsam sein. Bedeutsam sein und bedeutsam machen können. Und ein Verständnis ist ja nur dann nicht da, wenn es tot bleibt. Also wenn es, ich rede immer mit diesem Leben und so weiter, aber ich versuche das klarer zu machen, was ich meine. Und sobald du das lebendig machen kannst für dich, dann hast du es verstanden. So würde ich, also das ist mein ganz platter Begriff davon. Und da kommen aber auch dann wieder diese Stellen ins Spiel, die wir angesprochen hatten mit das, wie war denn das nochmal, muss ich tatsächlich nochmal reinschauen, mit dem Versäumen und so weiter und so fort. Ja, ne? Also das ist dann da irgendwie mit im Spiel, auch wenn einem jetzt das nicht so klar wird. Was Heideggers Ganze, was alles, was wir bisher in den bisherigen Kapiteln, Paragraphen gehabt haben, hat appellativen Charakter. Vielleicht ist das nochmal wichtig zu sagen. Das ist ein sehr guter Hinweis, ja. Ja, es ist nicht nur eine Argumentation, sondern die Argumentation ist ein Appell, ein Aufruf, Zu sich selbst zu finden. Sich selbst, zu sich, ja, genau. Mhm. Und darum glaube ich auch, dass es sozusagen auch an dem Buch vorbeigeht, wenn man immer zu sehr an Heidegger denkt, sondern dass es eben für jeden, also für uns beide und auch für die Hörer, die möglichen, dass es jeweils darum geht, sich selbst da einzusetzen. Ich bin gemeint, jeweils ich, also du und du und du und du. Jeweils ich ist das gemeint. Ja, aber ist denn das? Und das ist doch das, was diese, warum das den Kantianismus sozusagen. Also was ist das am Neukantianismus das Problematische? Das Problematische ist, warum ist er dann in der Bedeutung geschwunden? So meine ich das. Weil hier war der Appell da, hier war die, und das hat das Ganze irgendwann zu einer Mode gemacht. Das, Im Gegensatz zu der Aufbruch starren Systematik, ne? Weil, was hat das in Gottes Namen mit mir zu tun? Das ist die Frage gewesen. Was hat das in Gottes Namen mit mir zu tun? Und hier war einer, der hat gesagt, du bist gemeint. Du bist das Zentrum. Und heute fängt die Weltgeschichte an. Das ist auch so ein Satz, den er irgendwann mal gesagt hat. Heute, hier und jetzt. Und zwar jeweils hier und jetzt ist Weltgeschichte, was stattfindet. Ne? Du bist das Zentrum. Und das war das, was das so wichtig gemacht hat. Ja, also ich wüsste da nichts mehr weiter anzufügen. danke dir nochmal für diese Ausführung, weil ich tatsächlich, Heidegger, du kennst Heidegger deutlich besser als ich. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Buch noch nicht durchgeschafft habe. Und ja, höre dann solche Erläuterungen sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ist alles mein, ich glaube nicht, dass man sollte das nicht in einem Seminar an der Uni verwenden. Nein, natürlich. Also solche Ansprüche haben wir natürlich nicht. Nee. Gut, dann wären wir für heute durch. Wir verabschieden uns, wünschen eine schöne Zeit. Genau, bis zum nächsten Mal. Und hören uns das nächste Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.